Fußball, Bundesliga. Spielunterbrechungen, Drohnenabbrüche und Nicht-Angriffspakte. Der Spieltag war geprägt von Schmähplakaten mehrerer Fangruppierungen gegen Dietmar Hopp. Nachdem letzte Woche Fans von Borussia Mönchengladbach ein geschmackloses Banner hochgehalten hatten, blickten insbesondere die Fans des FC Bayern München, aber auch Union Berlin nach, und bei den Spielen Dortmund, Freiburg und Köln gegen Schalke gab es ebenfalls Anfeindungen gegen Dietmar Hopp. Dabei geht es primär überhaupt nicht um die Person Dietmar Hopp, vielmehr ist er ein Stellvertreter, quasi ein Bauernopfer für ein weitaus größeres Problem. Für Außenstehende ist dies zunächst gar nicht so einfach zu verstehen. Dietmar Hopp wurde 1940 geboren und ist Mitbegründer von SAP, wodurch er zum Multimilliardär aufstieg. Mit seinem Vermögen unterstützt er schon lange die TSG Hoffenheim, einen Fußballverein aus der 35.000 Einwohnerstadt Sinsheim, in dem er früher selber kickte. Dort unterstützte er die Jugendarbeit und finanzierte das heutige Stadion. 2008 stieg der Verein in die Fußball-Bundesliga auf und konnte sich dort bis heute etablieren. Inzwischen hält Hopp durch eine Ausnahmeregelung 96% an der Spielbetriebsgesellschaft. Damit steht er für das, was viele langjährige Fans strikt ablehnen, eine Kommerzialisierung des Fußballs. Der Fußball als Hochglanzprodukt, um die Vermarktung immer weiter voranzutragen und eine Rekordeinnahme nach der anderen zu verzeichnen. Dafür gab es in den letzten Jahren viele Änderungen, die bei den Fans in der Kurve sauer aufstießen. Höhepunkt war die Ausweitung des Spieltages der Bundesliga bis Montag. Auch hier gab es viele und lautstarke Proteste, die schließlich vom Erfolg gekrönt waren. Die verhassten Montagsspiele werden in der ersten Liga wieder abgeschafft. Und doch brodelt es weiter. Die Fanszene ist unzufrieden mit der Arbeit des DFB, fühlt sich alleingelassen, vernachlässigt. Natürlich kann man die Aktion vom Wochenende nicht gutheißen, man muss aber attestieren, dass die Fans ihr Ziel erreicht haben. Sie wurden endlich vom DFB erhört und stehen jetzt unter Beobachtung. Wenn auch nicht wie gewollt, haben sie dabei auch einige Probleme beim DFB aufgezeigt und so diesen auch wieder in ein schlechtes Licht gerückt. Die Maßnahmen waren richtig. Anfeindungen, egal gegen wen, haben in den Stadien nichts zu suchen und genau da ist das Problem. Es ist knapp ein Monat her, dass die deutschen Profiligen von mehreren Rassismusskandalen erschüttert wurden. Die Konsequenz daraus? Gemeinsame Botschaften der Ligen und Vereine, am Ende aber nicht mehr als heiße Luft. Doch jetzt, wo die Anfeindungen den Weg von der Tribüne in die VIP-Loge geschafft haben, hohe Funktionäre selber betroffen sind, mit ansehen müssen, wie ihr Hochglanzprodukt Fußball beschmutzt wird, greifen die Schiedsrichter hart durch. Die Partien werden unterbrochen, es wird mit dem Abbruch der Partie gedroht. Diese direkte Konsequenz kommt knapp einen Monat zu spät. Schon bei den rassistischen Beleidigungen der Spieler hätte so gehandelt werden sollen. Für den DFB schien es sich um eine neue Entwicklung zu handeln, doch der Rassismus im Fußball war nie ganz weg. Die Funktionäre des DFB scheinen ihn nur erfolgreich ausgeblendet zu haben oder ihn schlicht in den VIP-Logen nicht zu bemerken. Die Aufarbeitung nahm stattdessen in vielen Vereinen die Fangruppierung auf sich, eben jene, die nun Dietmar Hopp angefeindet und in Verruf geraten sind. So zeigt sich hier wieder die Kluft zwischen den Fans und dem DFB. Missverstanden fühlen sie sich und finden erst Gehör, als sie einen der verhassten Funktionäre direkt angreifen. Dietmar Hopp steht schon länger zwischen den Fronten. Über die Jahre lieferte er sich eine Fehde mit den Fans von Borussia Dortmund. Es gab Klagen vor Gericht und der DFB reagierte zuletzt erneut mit Ausschlüssen der Dortmunder Fans bei Auswärtsspielen in Sinsheim. Andere Fanlager solidarisierten sich gegen diese Kollektivstrafen, die ihnen ebenfalls schon lange ein Dorn im Auge sind und eigentlich auch schon der Vergangenheit angehörten. Nun ist der Konflikt wieder aufgebrochen und der Spieltag hat gezeigt, dass er größer ist als zuvor, weil der Hass auf Funktionäre und DFB größer wird. Der DFB muss lernen, dass Fußball nicht nur auf dem Platz ist, sondern auch auf den Tribünen und auch um das Stadion herum stattfindet. Auf dem Platz kicken nur 22 Männer oder Frauen. Der Sport lebt drumherum und dafür braucht er die Fans.